auf allen Straßen, was sie fühlen, zeigen sie. Und wenn sie sich zärtlich irgendwie umfassen, sind ihre Blicke stolz wie nie. Das erste Mal, wenn man den anderen spürt, fühlt man sich stark und so unsagbar reich. Der erste Schritt, der aus der Kinderzeit führt, ist so groß und ohne Vergleich. Gerade sie sich gesehen. Sie würden alles Gewesene verlassen, nur damit sie zusammengehen. Und gibt's zu Hause die ersten Probleme, weiß man, da muss man eben mal durch. Und sind's vielleicht auch gemeinsame Tränen, weil man sich um den anderen sorgt. Der erste Schritt, der aus der Kinderzeit führt, ist so groß und ohne Vergleich.